Die Achtsamkeit kann sich auch auf die Zeit nach dem Üben im Sitzen ausdehnen, wenn unsere Aufmerksamkeit ganz bei dem bleibt, was wir jeweils tun. Eine Blume aufstellen, eine Teeschale auswischen, das Auto waschen, einen Computer programmieren oder was auch immer. Sorgsam, beinahe planvoll achten wir auf jedes Detail. Gewahrsein setzt Achtsamkeit voraus. Wenn wir völlig präsent sind, entsteht Offenheit und unser Leben stellt sich uns auf neue Weise dar. Wir betrachten mit forschendem Interesse das Umfeld, in dem unser Tun und Denken stattfindet, und unser Geist bekommt etwas Weites und Leichtes. Durch Gewahrsein erkennen wir, dass unsere Gedanken, Emotionen und Wahrnehmungen nichts Festes oder Dinghaftes sind, sondern einfach Energiemuster. Gewahrsein erleben wir manchmal als eine Lücke oder Öffnung in der festgefügten Gliederkette unseres Denkens oder eines halbbewussten inneren Plapperns, ein plötzlicher Hauch von Frische. Wir können nicht ermitteln, woher das kam. Wir können es weder festhalten noch willentlich wiederherstellen. Im Gewahrsein sehen wir vielleicht eine Blume oder das Gesicht eines Menschen plötzlich mit ganz neuen Augen. Es kann auch sein, dass eine Verärgerung unverhofft in ein Lächeln übergeht. Achtsamkeit und Gewahrsein treten eigentlich ganz von selbst in jedem Augenblick unserer Erfahrung auf, mal mehr, mal weniger. Aber sie sind meistens eher zerfasert und überlagert, sodass sie uns verborgen bleiben und wir sie nicht bewusst nutzen können. Aber wir benutzen sie instinktiv. Achtsamkeit bedeutet einfach, aufmerksam zu sein. Wir alle merken auf, wenn etwas unsere Aufmerksamkeit anzieht oder wir ein unbekanntes Geräusch hören oder einen attraktiven Menschen sehen. Selbst in einer langweiligen Schulstunde versuchst du aufmerksam zu sein, aber du wirst sicher feststellen, dass deine Gedanken immer wieder abschweifen. Selbst wenn wir etwas wirklich gern lernen wollen, fällt es uns oft schwer, aufzupassen. Gewahrsein heißt, dass du deinen Geist in jedem Augenblick offen sein lässt und ein breites Spektrum von Wahrnehmungen und Empfindungen aufnimmst. Wenn du beispielsweise in einem Orchester mitspielst, musst du einerseits alle Details deiner eigenen Stimme präsent haben und zum anderen mit einer Art Rundumwahrnehmung verfolgen, was das Orchester als Ganzes und was der Dirigent tut. Ich habe einmal mit dem Ausbildungsleiter der kanadischen Fluglotsen gesprochen. Als ich ihm von Achtsamkeit Gewahrsein erzählte, rief er aus: Aber das ist ja genau das, was Fluglotsen brauchen. Dann erklärte er, inwiefern seine Arbeit just diese beiden Bestandteile hat. Fluglotsen müssen sehr genau auf ihren Radarschirm und die in ihrer Verantwortung liegenden Flugzeuge achten können, Achtsamkeit. Aber sie müssen dabei auch ständig den gesamten Luftraum im Auge haben, Gewahrsein. Oder nehmen wir an, du möchtest eine etwas anspruchsvollere Mahlzeit zubereiten, ausnahmsweise mal nicht Macaroni und Käse, vielleicht das Weihnachtsessen. Du schneidest mit einem scharfen Messer Karotten, also musst du gut aufpassen. Achtsamkeit. Außerdem ist da aber noch eine Soße, die langsam heiß wird, und bald musst du die Pute wieder begießen, die Kartoffeln fangen an zu kochen und die Weinflasche muss entkorkt werden und so weiter. Du musst also ein Gewahrsein vom Ganzen deiner Essensvorbereitungen haben und zugleich genau auf das achten, was du gerade tust. Du weißt ja, viele halten Meditation für exotischen, östlichen, religiösen Nabelschau-Unsinn. Und meist sind das Leute, die gar nicht erst herauszufinden versuchen, was es damit auf sich hat. Ich nehme an, dass diese Ablehnung meditativer Übungsformen etwas mit der Furcht vor dem Kennenlernen der eigenen Person zu tun hat. Aber die Achtsamkeitsgewahrseinsübung hat, wie du weißt, überhaupt nichts Fremdartiges oder Exotisches. Der große amerikanische Psychologe William James sagte schon zu Anfang unseres Jahrhunderts: Die Fähigkeit, eine schweifende Aufmerksamkeit immer und immer wieder bewusst zurückzuholen, ist die Wurzel des Urteilsvermögens, des Charakters und des Willens. Eine diese Fähigkeit schulende Erziehung wäre Erziehung par excellence. Aber es ist leichter, dieses Ideal zu umreißen, als praktische Anleitungen zu seiner Verwirklichung zu geben. Nun, diese Anleitungen hier sind sehr praktisch und dienen tatsächlich dieser Verwirklichung. Es wirft ein recht schlechtes Licht auf das Verständnis des Geistes in unserer Gesellschaft, dass die meisten Menschen nicht einmal wissen, dass der Geist auf so einfache Weise trainiert werden kann. Oder hast du vielleicht in der Schule jemals davon gehört? Natürlich nicht. Ist das nicht ein Trauerspiel? Irgendeine Praxis der Stille, zum Beispiel die Achtsamkeitsgewahrseinsübung, ist einfach notwendig, wenn wir wissen, fühlen, erleben wollen, wer wir sind. Und ohne eine solche Praxis wird es dir kaum gelingen, die Konditionierungen zu sehen und zu durchschauen, die dich fesseln und dich deine Welt nicht so erleben lassen, wie sie ist, verzaubert und heilig. So, Vanessa, jetzt hatten wir unser Intermezzo und werden mit den Briefen fortfahren. In den ersten 6 Briefen habe ich mit den Geschichten der lebendigen und der toten Welt die Grundlagen zu schaffen versucht. Ich habe gesagt, dass wir zweierlei tun müssen, um Zugang zur lebendigen Welt zu bekommen. Wir müssen die Konditionierungen sehen und auflösen, die uns an die tote Welt fesseln, um dann die Alternativen erkennen zu können. Und wir müssen uns auf irgendeine Form der direkten Praxis einlassen, um zu erleben, wie diese Konditionierungen in uns am Werk sind. Die nächsten Briefe werden eine Art Reise durch unsere Konditionierungen. Und dabei wird sich nach und nach die Geschichte der lebendigen Welt abzeichnen. Der nächste Schritt in den 3 folgenden Briefen wird darin bestehen, dass wir uns den Tanz der Wahrnehmung anschauen, der in der bedeutsamen Koinzidenz jedes Augenblicks unsere Welt hervorbringt. Bevor wir weitermachen, vielleicht ein Merkspruch. Wie wär's mit Sitzen? Frische Luft zum Atmen.